In einer trostlosen Vorstadtkneipe ruhte ich einen Augenblick aus, trank Wasser und Cognac, lief wieder weiter, vom Teufel gejagt, die steilen, krummen Gassen der Altstadt hinauf und hinab, durch die Alleen, über den Bahnhofsplatz. Fortreisen, dachte ich. Ging in den Bahnhof, starrte auf die Fahrpläne an den Wänden, trank etwas Wein, versuchte mich zu besinnen. Immer näher, immer deutlicher begann ich das Gespenst zu sehen, vor dem ich mich fürchtete. Es war die Heimkehr, die Rückkehr in meine Stube, das Stillhalten müssen vor der Verzweiflung. Dem entging ich nicht, auch wenn ich noch so viele Stunden herumlief. Nicht der Rückkehr zu meiner Tür, zum Tisch mit den Büchern, zum Divan mit dem Bild meiner Geliebten darüber. Nicht dem Augenblick, da ich das Rasiermesser abziehen und mir die Kehle durchschneiden musste. Immer deutlicher tat dies Bild sich vor mir auf, und immer deutlicher mit rasend klopfendem Herzen fühlte ich die Angst aller Ängste, die Todesfurcht. Ja, ich hatte eine grauenhafte Furcht vor dem Tode. Obwohl ich keinen anderen Ausweg sah, obwohl Ekel, Leid und Verzweiflung rings um mich getürmt standen, obwohl nichts mehr mich zu locken, mir Freude und Hoffnung zu machen imstande war, graute mir doch unaussprechlich vor der Hinrichtung, vor dem letzten Augenblick, vor dem kalten, klaffenden Schnitt ins eigene Fleisch. Ich sah keinen Weg, dem Gefürchteten zu entrinnen. Würde im Kampf zwischen Verzweiflung und Feigheit heute auch vielleicht die Feigheit siegen? Morgen und jeden Tag würde von Neuem die Verzweiflung vor mir stehen, noch erhöht durch die Selbstverachtung. Ich würde so lange das Messer zur Hand nehmen und wieder wegwerfen, bis es endlich doch einmal getan war. Dann lieber heute noch. Vernünftig sprach ich mir selber zu, wie einem geängstigten Kind. Aber das Kind hörte nicht, es lief davon, es wollte leben. Zuckend riss es mich weiter durch die Stadt. In weiten Bogen umkreiste ich meine Wohnung. Stets die Heimkehr im Sinn, stets sie verzögernd. Da und dort blieb ich in einer Kneipe hängen, einen Becher lang, zwei Becher lang. Dann jagte es mich weiter, in weiten Kreisen um das Ziel, um das Rasiermesser, um den Tod herum. Todmüde saß ich zuweilen auf einer Bank, auf einem Brunnenrand, auf einem Prellstein, hörte mein Herz klopfen, wischte mir den Schweiß von der Stirn, lief wieder weiter, voll tödlicher Angst, voll flackernder Sehnsucht nach Leben. So zog es mich spät in der Nacht in einer entlegenen und mir wenig bekannten Vorstadt in ein Wirtshaus hinein, hinter dessen Fenstern heftige Tanzmusik erscholl. Überm Tor las ich ihm hineingehen ein altes Schild, zum Schwarzen Adler. Drinnen war Freinacht, lautes Menschengetümmel, Rauch, Weindunst und Geschrei. Im hinteren Saal wurde getanzt, dort wütete die Tanzmusik. Ich blieb im vorderen Raume, wo lauter einfache, zum Teil ärmlich gekleidete Leute sich aufhielten, während hinten im Ballsaal auch elegante Erscheinungen zu erspähen waren. Vom Gedränge durch den Raum gestoßen, ward ich neben dem Buffet an einen Tisch gedrängt. Ein hübsches, bleiches Mädchen saß auf der Wandbank in einem dünnen, tief ausgeschnittenen Ballkleidchen, eine verwelkte Blume im Haar. Das Mädchen blickte mich, als es mich kommen sah, aufmerksam und freundlich an. Lächelnd rückte es ein wenig beiseite und machte mir Platz. »Darf ich?« fragte ich und setzte mich neben sie. »Gewiss, du darfst«, sagte sie. »Wer bist du denn?« »Danke«, sagte ich, »ich kann unmöglich nach Hause gehen. Ich kann nicht, ich will hierbleiben bei Ihnen, wenn Sie es erlauben. Nein, ich kann nicht heimgehen.« Sie nickte, als verstünde sie mich. Und indem sie nickte, betrachtete ich die Locke, die von ihrer Stirn am Ohr vorbeifiel, und ich sah, dass die welke Blume eine Kamelie war. Von drüben schmetterte die Musik, am Buffet riefen die Kellnerinnen hastig ihre Bestellungen aus. »Bleib nur hier«, sagte sie mit einer Stimme, die mir wohltat. »Warum kannst du denn nicht heimgehen?« »Ich kann nicht. Zu Hause wartet etwas auf mich. Nein, ich kann nicht. Es ist zu schrecklich.« »Dann lass es warten und bleib da. Komm, wische dir erst die Brille ab. Du kannst ja gar nichts sehen. So, gib dein Taschentuch. Was wollen wir denn trinken? Burgunder?« Sie wischte mir meine Brille ab. Nun sah ich sie erst deutlich, das bleiche, feste Gesicht mit dem blutrot geschminkten Mund, mit den hellen, grauen Augen, mit der glatten, kühlen Stirn, mit der kurzen, straffen Locke vorm Ohr. Gütig und ein klein wenig spöttisch nahm sie sich meiner an, bestellte Wein, stieß mit mir an und sah dabei auf meine Schuhe hinunter. »Mein Gott, woher kommst du denn? Du siehst aus, wie wenn du zu Fuß von Paris gekommen wärst. So kommt man doch nicht auf einen Ball.« Ich sagte ja und nein, lachte ein wenig, ließ sie reden. Sie gefiel mir sehr, und ich war darüber verwundert, denn solche jungen Mädchen hatte ich bisher gemieden und eher mit Misstrauen betrachtet. Und sie war genauso mit mir, wie es in diesem Augenblick für mich gut war. Und so ist sie es auch seither zu jeder Stunde mit mir gewesen. Sie behandelte mich so schonend, wie ich es nötig hatte, und so spöttisch, wie ich es nötig hatte. Sie bestellte ein belegtes Brot und befahl mir, es zu essen. Sie schenkte mir ein und hieß mich einen Schluck trinken, aber nicht zu rasch. Dann lobte sie meine Folgsamkeit. »Du bist brav«, meinte sie ermunternd. »Du machst es einem nicht schwer. Wollen wir wetten, dass es lange her ist, seit du zum letzten Mal jemandem hast gehorchen müssen?« »Ja, sie haben die Wette gewonnen. Woher wussten sie denn das?« »Keine Kunst. Gehorchen ist wie Essen und Trinken. Wer es lange entbehrt hat, dem geht nichts darüber. Nicht wahr, du gehorchst mir gern?« »Sehr gern. Sie wissen alles.« »Du machst es einem leicht. Vielleicht, Freund, könnte ich dir auch sagen, was das ist, was daheim auf dich wartet und wovor du solche Angst hast. Aber du weißt es ja selber. Wir brauchen nicht davon zu reden, gell? Dummes Zeug. Entweder einer hängt sich auf, nun ja, dann hängt er sich eben auf. Er wird Grund dazu haben. Oder er lebt noch. Dann hat er sich bloß um das Leben zu kümmern. Nichts ist einfacher.« »Oh«, rief ich, »wenn das so einfach wäre. Ich habe mich bei Gott genug um das Leben gekümmert. Es hat nichts genützt. Sich aufhängen ist vielleicht schwer, ich weiß es nicht. Aber Leben ist viel, viel schwerer. Weiß Gott, wie schwer es ist.« »Nun, du wirst sehen, dass es kinderleicht ist. Den Anfang haben wir schon gemacht. Du hast deine Brille geputzt, hast gegessen, hast getrunken. Jetzt gehen wir und bürsten deine Hosen und Schuhe ein wenig. Sie haben es nötig, und dann wirst du einen Schimmi mit mir tanzen.« »Da sehen Sie«, rief ich eifrig, »dass ich doch recht hatte. Nichts tut mir mehr leid, als einen Befehl von Ihnen nicht ausführen zu können. Aber diesen kann ich nicht ausführen. Ich kann keinen Schimmi tanzen und auch keinen Walzer und keine Polka und wie die Dinger alle heißen. Ich habe nie in meinem Leben tanzen gelernt. Sehen Sie jetzt, dass doch nicht alles so einfach ist, wie Sie meinen.« Das schöne Mädchen lächelte mit seinen blutroten Lippen und schüttelte den festen, knabenhaft frisierten Kopf. Indem ich sie ansah, wollte mir scheinen, sie gleiche der Rosa Kreisler, dem ersten Mädchen, in das ich mich einst als Knabe verliebt hatte. Aber die war ja bräunlich und dunkelhaarig gewesen. Nein, ich wusste nicht, an wen dies fremde Mädchen mich erinnerte. Ich wusste nur, es war etwas aus sehr früher Jugend, aus der Knabenzeit. »Langsam«, rief sie, »langsam. Du kannst also nicht tanzen? Überhaupt nicht? Nicht einmal einen One-Step? Und da behauptest du, weiß Gott, welche Mühe du dir mit dem Leben gegeben habest? Da hast du geflunkert, Junge. Das sollte man in deinem Alter nicht mehr tun. Ja, wie kannst du sagen, du habest dir mit dem Leben Mühe gegeben, wenn du nicht einmal tanzen willst?« »Ja, wenn ich's doch nicht kann. Ich habe es nie gelernt.« Sie lachte. »Aber lesen und schreiben hast du gelernt, gell? Und rechnen und wahrscheinlich auch noch Latein und Französisch und allerlei solche Sachen. Ich will wetten, du bist 10 oder 12 Jahre in der Schule gesessen, hast womöglich auch noch studiert, hast vielleicht sogar den Doktortitel und kannst Chinesisch oder Spanisch, oder nicht? Also, aber das bisschen Zeit und Geld für ein paar Tanzstunden hast du nicht aufgebracht. Na?« »Es waren meine Eltern«, rechtfertigte ich mich. »Sie haben mich Latein und Griechisch und all das Zeug lernen lassen. Aber tanzen lernen ließen sie mich nicht. Es war bei uns nicht Mode. Meine Eltern haben selber nie getanzt.« Ganz kalt sah sie mich an, voller Verachtung. Und wieder sprach aus ihrem Gesicht etwas, was mich an frühe Jugendzeiten erinnerte. »So, also deine Eltern müssen schuldig sein. Hast du sie auch gefragt, ob du heute Abend in den Schwarzen Adler gehen dürfest? Hast du? Sie sind schon lange tot, sagst du? Na also, wenn du aus lauter Folgsamkeit in deiner Jugend nicht hast tanzen lernen wollen, meinetwegen. Obwohl ich nicht glaube, dass du damals so ein Musterknabe warst. Aber nachher, was hast du denn nachher alle die Jahre lang getrieben?« »Ach«, gestand ich, »ich weiß es selber nicht mehr. Ich habe studiert, Musik gemacht, Bücher gelesen, Bücher geschrieben, Reisen gemacht.« »Merkwürdige Ansichten, die du vom Leben hast. Du hast also immer schwierige und komplizierte Sachen getrieben, und die einfachen hast du gar nicht gelernt. Keine Zeit? Keine Lust? Na, meinetwegen, Gott sei Dank, bin ich nicht deine Mutter. Aber dann so tun, als hättest du das Leben durchprobiert und nichts daran gefunden? Nein, das geht nicht.« Schelten Sie nicht, bat ich. Ich weiß schon, dass ich verrückt bin. Ach was, sing mir keine Lieder vor. Du bist keineswegs verrückt, Herr Professor. Du bist mir sogar viel zu wenig verrückt. Du bist mir so auf eine dumme Art gescheit, scheint mir. Richtig wie ein Professor. Komm, iss noch ein Brötchen. Nachher erzählst du weiter. Sie besorgte mir nochmals ein Brötchen, tat etwas Salz daran, strich ein wenig Senf darauf, schnitt ein Stückchen für sich selber ab und hieß mich essen. Ich aß. Ich hätte alles getan, was sie mich geheißen hätte. Alles außer tanzen. Es tat ungeheuer wohl, jemand zu gehorchen, neben jemand zu sitzen, der einen ausfragte, einen befahl, einen ausschalt. Hätte der Professor oder seine Frau das vor ein paar Stunden getan, es wäre mir viel erspart geblieben. Aber nein, es war gut so, es wäre mir viel entgangen. »Wie heißt du eigentlich?« fragte sie plötzlich. »Harry.« »Harry? Ein Bubenname, und ein Bub bist du auch, Harry. Trotz den paar grauen Flecken im Haar, du bist ein Bub. Und du solltest jemand haben, der ein wenig nach dir schaut. Vom Tanzen sage ich nichts mehr, aber wie du frisiert bist, hast du denn keine Frau, keinen Schatz?« »Ich habe keine Frau mehr, wir sind geschieden.« »Ein Schatz habe ich schon, aber er wohnt nicht hier. Ich sehe ihn nur selten. Wir kommen nicht sehr gut miteinander aus.« Sie pfiff leise durch die Zähne. »Du scheinst ein recht schwieriger Herr zu sein, dass keine bei dir bleibt. Aber sag jetzt, was war denn heute Abend Besonderes los, dass du so vergeistert in der Welt herumgelaufen bist? Krach gehabt? Geld verspielt?« »Das war nun schwierig zu sagen.« »Sehen Sie«, fing ich an, »es war eigentlich eine Kleinigkeit. Ich war eingeladen bei einem Professor, ich selber bin aber keiner. Und eigentlich hätte ich gar nicht hingehen sollen. Ich bin es nicht mehr gewohnt, so bei Leuten zu sitzen und zu schwatzen. Ich habe es verlernt. Ich ging auch schon in das Haus hinein mit dem Gefühl, es werde nicht gut gehen. Als ich meinen Hut aufhängte, kam mir schon der Gedanke, ich würde ihn vielleicht schon bald wieder brauchen. Ja, und bei diesem Professor also, da stand auf dem Tisch so ein Bild herum.« »Ein dummes Bild, das mich ärgerte.« »Was für ein Bild? Warum ärgerte?« unterbrach sie mich. »Ja, es war ein Bild, das den Goethe vorstellte, wissen Sie, den Dichter Goethe. Er war aber darauf nicht so, wie er wirklich ausgesehen hat, das weiß man nämlich überhaupt nicht genau, er ist seit 100 Jahren tot, sondern irgendein moderner Maler hatte den Goethe da so zurechtfrisiert, wie er sich ihn vorstellt. Und dieses Bild ärgerte mich und war mir scheußlich zuwider. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen.« »Kann ich sehr gut verstehen. Sei ohne Sorge. Weiter.« »Schon vorher war ich mit dem Professor uneins. Er ist wie die Professoren fast alle, ein großer Patriot und hat während des Krieges brav mitgeholfen, das Volk anzulügen. Im besten Glauben natürlich. Ich aber bin ein Kriegsgegner. Na, einerlei. Also weiter. Ich hätte ja das Bild gar nicht anzusehen brauchen.« »Hättest du allerdings nicht.« »Aber erstens tat es mir wegen des Goethe leid. Der ist mir nämlich sehr, sehr lieb.« Dann war es so, dass ich dachte, nun, ich dachte oder fühlte etwa so, da sitze ich nun bei den Leuten, die ich für meinesgleichen ansehe und von denen ich dachte, auch sie werden den Goethe ähnlich wie ich lieben und sich etwa ein ähnliches Bild von ihm machen wie ich. Nun haben sie da dieses geschmacklose, verfälschte, versüßte Bild stehen und finden es herrlich und merken gar nicht, dass der Geist dieses Bildes genau das Gegenteil von Goethes Geist ist. Sie finden das Bild wunderbar. Und meinetwegen können sie es ja auch. Aber für mich ist dann auf einmal alles Vertrauen zu diesen Leuten, alle Freundschaft für sie und alles Gefühl von Verwandtschaft und Zusammengehören aus und vorbei. Übrigens war die Freundschaft ohnehin nicht groß. Also da wurde ich wütend und traurig und sah, dass ich ganz allein war und niemand mich verstand. Begreifen Sie?« »Leicht zu begreifen, Harry. Und dann? Hast du ihnen das Bild an die Köpfe gehauen?« »Nein, ich habe geschimpft und bin fortgelaufen. Ich wollte nach Hause, aber...« »Aber da wäre keine Mama gewesen, um den dummen Buben zu trösten oder auszuschelten. Nun ja, Harry, du tust mir beinahe leid. Du bist ein Kindskopf ohnegleichen.« »Gewiss, das sah ich ein, wie mir schien. Sie gab mir ein Glas Wein zu trinken. Sie war in der Tat wie eine Mama mit mir. Zwischen ein aber sah ich für Augenblicke, wie jung und schön sie war. Also fing sie dann wieder an, also der Goethe ist vor 100 Jahren gestorben und der Harry hat ihn sehr gern. Der macht sich eine wunderbare Vorstellung von ihm, wie er ausgesehen haben mag. Und dazu hat Harry auch das Recht, nicht? Aber der Maler, der auch für den Goethe schwärmt und sich ein Bild von ihm macht, der hat kein Recht dazu. Und der Professor auch nicht. Und überhaupt niemand, denn das passt Harry nicht. Er verträgt das nicht, er muss dann schimpfen und davonlaufen. Wenn er klug wäre, so würde er über den Maler und den Professor einfach lachen. Wenn er verrückt wäre, würde er ihnen ihren Goethe ins Gesicht schmeißen. Da er aber bloß ein kleiner Bub ist, läuft er heim und will sich aufhängen. »Ich habe deine Geschichte gut verstanden, Harry. Es ist eine komische Geschichte. Sie macht mich lachen. Halt, trink nicht so rasch. Burgunder trinkt man langsam. Er macht sonst zu heiß. Aber dir muss man alles sagen, kleiner Bub.« Ihr Blick war streng und ermahnend wie der einer 60-jährigen Gouvernante. »Oh ja«, bat ich zufrieden. »Sagen Sie mir nur alles.« »Was soll ich dir sagen?« »Alles, was Sie mögen.« »Gut, ich sage dir etwas. Seit einer Stunde hörst du, dass ich du zu dir sage. Und du sagst immer noch sie zu mir. Immer lateinisch und griechisch, immer möglichst kompliziert. Wenn ein Mädchen du zu dir sagt und sie dir nicht zuwider ist, dann sagst du auch du zu ihr. So, da hast du etwas zugelernt. Und zweitens, seit einer halben Stunde weiß ich, dass du Harry heißt. Ich weiß es, weil ich dich gefragt habe. Du aber willst nicht wissen, wie ich heiße. Oh, doch, sehr gern will ich es wissen. Zu spät, Kleiner. Wenn wir es einmal wiedersehen, kannst du wieder fragen. Heute sage ich's nicht mehr. So, und jetzt will ich tanzen.« Da sie Miene machte, aufzustehen, sank plötzlich meine Stimmung tief. Ich bekam Angst, sie würde gehen und mich allein lassen. Und dann würde alles wieder, wie es vorher gewesen war. Wie ein vorübergehend verschwundener Zahnschmerz plötzlich wieder da ist und wie Feuer brennt, so war in einem Augenblick die Angst und das Grauen wieder da. Oh Gott, hatte ich denn vergessen können, was auf mich wartete? War denn etwas anders geworden? »Halt«, rief ich flehend, »gehen Sie, geh nicht fort. Natürlich kannst du tanzen, so viel du willst, aber bleib nicht lange fort. Komm wieder, komm wieder.« Lachend stand sie auf. Ich hatte sie mir stehend größer gedacht. Sie war schlank, aber nicht groß. Wieder erinnerte sie mich an jemand, an wen, es war nicht zu finden. »Du kommst wieder?« »Ich komme wieder, aber es kann eine Weile dauern, eine halbe Stunde oder auch eine ganze. Ich will dir was sagen. Mach die Augen zu und schlafe ein wenig. Das ist, was du nötig hast.« Ich machte ihr Platz und sie ging. Ihr Röckchen streifte meine Knie. Im Gehen blickte sie in einen runden, winzig kleinen Taschenspiegel, zog die Augenbrauen hoch, wischte mit einem winzigen Puderquästchen über ihr Kinn und verschwand im Tanzsaal. Ich blickte um mich. Fremde Gesichter, rauchende Männer, verschüttetes Bier auf dem Marmortisch, Geschrei und Gekreische überall, nebenan die Tanzmusik. »Ich solle schlafen«, hatte sie gesagt. »Ach, gutes Kind, du hast eine Ahnung von meinem Schlaf, der scheuer ist als ein Wiesel. In diesem Jahrmarkt schlafen, am Tisch sitzend, zwischen den klappernden Bierkrügen. Ich nippte am Wein, zog eine Zigarre aus der Tasche, sah mich nach Streichhölzern um, aber eigentlich war mir nichts am Rauchen gelegen. Ich legte die Zigarre vor mir auf den Tisch. »Mach die Augen zu«, hatte sie zu mir gesagt. Weiß Gott, woher das Mädchen diese Stimme hatte, diese etwas tiefe, gute Stimme, eine mütterliche Stimme. Es war gut, dieser Stimme zu gehorchen. Ich hatte es erfahren. Gehorsam machte ich die Augen zu, lehnte den Kopf an die Wand, hörte 100 heftige Geräusche mich umtosen, lächelte über die Idee, an diesem Ort zu schlafen, beschloss, an die Saaltür zu gehen und einen Blick in den Tanzsaal zu erhaschen. Ich musste doch mein schönes Mädchen tanzen sehen, bewegte unterm Stuhl die Füße, fühlte es jetzt, wie unendlich müde ich vom stundenlangen Umherirren war und blieb sitzen. Und da schlief ich auch schon, dem mütterlichen Befehl getreu, schlief gierig und dankbar und träumte, träumte klarer und hübscher, als ich seit langem geträumt hatte. Mir träumte,